Der Jäger ist die Beute von Tim Staffel, Teil 4. Was machst du? Ich bin gerade... Enno, was soll das? Gehst du spazieren? Bist du in dem Park, wo der Kiosk ist? Gehst du immer noch dahin, um zu schreiben oder zum Knutschen? Entschuldige, war ein Scherz. Mhm. Bin gleich bei dir. Enno? Ja. Läufst du mir hinterher? Ich will doch nur sicher gehen. Enno, das ist doch vorbei. Ja, weil ich dafür sorge. Ja, das ist mein Job, habe ich dir gesagt. Mhm. Ja. Immer noch dieselben Orte wie früher, ja? Ich bin nicht sentimental. Mhm. Obwohl, war viel Gutes dabei. Enno. Also mit dir. Wirklich. Meine gute Zeit. Jetzt hör doch mal auf mit diesen ollen Kamellen. Wirklich, was so? Das stimmt doch. Ist ja jetzt immer noch so. Warum sonst hast du dich auf mich eingelassen? Erzähl mal. Wir haben doch viel zusammen erlebt. Ja, wir waren beinahe zusammen ertrunken. Ja. Du warst neugierig. 8 Grad Celsius im Juli und du willst mir beweisen, was für ein toller Kerl du bist und fährst eine 5er-Stelle mit mir auf der Sanna. 6 gilt als unfahrbar. Du sagst, ich bin Leistungssportler. War ich auch. Sofort kriegen wir einen Konterschlag. Du wartest so lange, steuerst über einen Absatz und wir überschlagen uns. Dann hängen wir unter Wasser fest und ich soll rollen. Daran erinnere ich mich, dass du mir vorher gesagt hast, in so einer Situation muss man rollen. Ja. Nützt aber nichts, weil ich nämlich beinahe ertrinke. Aber dann kann ich mich endlich befreien. Das Wasser so ganz knapp über dem Gefrierpunkt. An der Stelle kommt man nicht raus ans Ufer. Also müssen wir wieder zurück ins Boot und an diesem Magnetfelsen vorbei. Hinterher stellt sich raus, du hättest niemals eine 5er-Stelle fahren dürfen. Schon gar nicht mit einem Anfänger. Das war romantisch. Du hast es in deiner Geschichte verwendet. Du solltest mir dankbar sein. Und kaum waren wir im Trocknen, hast du gekotzt und Durchfall gekriegt. So haben wir uns näher kennengelernt. Mitten in der Pampa, niemand da außer uns. Und ich muss mir die ganze Nacht um deine Scheiße und deine Kotze kümmern. Und die ganze Zeit hast du rumgejammert. Verlass mich nicht, bitte verlass mich. Du hast mich geliebt. Ja. Ja. Das war immer deine größte Sorge, dass ich dich verlasse. Du hast mich verlassen. Selbst wenn du mit mir geschlafen hast, hat man dir dauernd angemerkt, dass du in Sorge bist, dass es gleich vorbei sein könnte. Ja, weil du Probleme damit hast, mit jemandem zusammen zu sein, wenn du ihn liebst. Ich habe kein Problem mehr damit. Frag Tyson. Das heißt doch, wenn du nicht mit ihm zusammen wärst, wärst du mit mir zusammen. Nun nein. Oh, komm, Freunde, lass uns doch einfach nur Freunde sein. Und versprich mir, dass du es dabei belässt. Hör auf. Was denn? Es war ein Freundschaftskuss. Was war das denn? Freundschaftskuss. Aha. Schön. Bist du da? Was ist denn mit dir? Es ist nur... Ach, ist nicht so wichtig. Mich erschreckt nichts. Bei mir in meiner Wohnung, also... Ich bin nach Hause gekommen und da war Asche und ein Zigarettenstummel. Im Aschenbecher, auf meinem Nachttisch und im Klo. Also da war Urin. Nicht gespürt. Verstehst du? Nee. Aber ich rauche nicht und ich würde nie vergessen zu spülen. Hast Besuch gehabt, hast dich besoffen, kannst dich an nichts erinnern? Nee. Sicher nur Einbildung, ehrlich. Ich weiß nicht, nein. Mir passiert sowas ständig. Ehrlich? Ich will es doch keinem erzählen. Danke, Torben. Kein Problem. Kann seine Hände nicht ruhig halten. Schluckt dauernd irgendwelche Pillen. Weicht meinen Blick aus. Wo der Blumenladen ist, in dem ich arbeite. Geh da schon seit Tagen nicht mehr hin. Will wissen, was ich mache. Stiert dauernd auf meine Hände. Bin Boxer. Sag ich. Inaktiv. Trainiere jetzt die Jugend. Erzählt von der Sportschule, dass das wie Kasernierung war. Das hat mich geprägt. Sie nickt, lächelt. Fängt an, mit irgendwas rumzuspielen. Das würde ich beichten. Mein ganzes Leben in Kasernen verbracht. Kommt mir zumindest so vor. Sie hat voll Mitleid. Verständnis. Keine Ahnung. Erzählt vom Mathelehrer auf der Sportschule. Den haben sie drangekriegt. Hat zwei Schüler mit zu sich nach Hause genommen. Das war Nachhilfe. Kam öfters vor, war nichts Ungewöhnliches. Hat sie statt zu rechnen mit Alkohol abgefüllt, bis sie nicht mehr stehen konnte. Und vergewaltigt sie ihn. Sagt Torge. Sieht mir auf einmal in die Augen, zwinkert, streife ihm die schweißverklebten Haare aus der Stirn und er schlägt meine Hand weg. Das war ein Reflex, tut mir leid. Bist du einer von den beiden gewesen? Na klar. Das würde dir gefallen, ja? Wenn ich eine Schwuchtel wäre, hast du natürlich voll Verständnis für. Ich scheiß auf dein Verständnis. Sag noch einmal, ich bin schwul und ich zeig dir, wie schwul ich bin. Hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Er bietet mir eine Zigarette an, wie zur Versöhnung. Hab ihn nie rauchen sehen. Echt verunsichertes Mädel. Erzähle zur Versöhnung irgendwas von meinen Großeltern. Und sie wundert sich, warum ich ständig nur von den Großeltern erzähle. Was ist mit deinen Eltern? Hier. Ist meine Mutter auf dem Foto. Ist wunderschön, ihr Gesicht. Fällt dir sonst nichts auf? Nein, wieso? Guck richtig. Sieht mir vielleicht ein bisschen ähnlich, meinst du das? Ein bisschen? Ja. Klar. Was ist passiert? Ist gestorben. Und dein Vater? Auch. Tut mir leid. Mir nicht. Wirklich nicht? Ist lange her. Außerdem bist du ja jetzt da. Morgen. Hab Brötchen mitgebracht. Das ist lieb, Enno, aber kein nicht. Aber. Es wird Zeit, dass du wieder zur Normalität zurückkehrst. Tyson ist noch da. Kein Problem. Hab genug für alle drei. Soll ich Kaffee machen? Was ist? Nichts. Du bist so nervös. Bin ich nicht. Wie war dein Tag? Toll. Was hast du gemacht? Wird das jetzt ein Verhör? Überwachst du mich? Ich dachte, ich mache ein bisschen Konversation mit meiner Lebensabschnittsgefährtin. War wohl ein Irrtum. Kartoffelchen. Du bist also nicht nervös, ne? Ich gehe nur nicht ans Telefon. Muss ich mich jetzt rechtfertigen, oder was? Enno, richtig? Willst du auch was? Dir war alles besser. Die dauernde Abend, wie es war und warum es nicht wieder so ist. Könnte doch wieder so sein, oder nicht? Klar. Männer, die nicht loslassen können, wollen eh nur Frauen, die nicht Nein sagen können. Seit wann bist du Fachmann? Ich hätte meine Mutter ficken sollen. So ein Kinderpimmel wäre immer noch besser gewesen als der von meinem Alten. Das ist krank. Ja. Also ich denke immer, sie steht mir zu. Ich bin kein Schwächling. Ich bin nur zu rücksichtsvoll. Da ist sie. Bist du immer noch wegen ihr hier? Ich schwöre, diese Moira stalkt mich. Bombardiert mich mit telepathischen Nachrichten. Ich schwöre, die kann das. Ist auf einmal in meinem Kopf und macht da drin Porno. Neulich nachts ist sie in die Dose eingedrungen und hat mich gevögelt, wenn ich geschlafen habe. Ist völlig irre. Droht mir, sie bringt uns beide um, wenn ich sie nicht heirate. Sie vögelt dich, während du schläfst? Ich schwöre. Das ist doch krank. Das sag ich doch. Mein Vater nimmt mich an die Hand und sagt, wir suchen deine Mutter. aufgebracht im Bett und stöhnt. Eine andere nackte Frau vergräbt den Kopf in ihrem Schoß. Mein Vater lässt meine Hand los und läuft weg. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und später sagt meine Mutter, du wohnst jetzt bei den Großeltern. Hat sich nie wieder blicken lassen. Wer fällt, bleibt liegen. Wer siegt, hat recht. Wer flieht, verliert. Wer steht, kann siegen. Ich kann nicht sehen. Von wegen sieht mich. Wer observiert, ist unsichtbar. Hallo, Torge. Hallo, Moira. Ich wollte gerade... Warum, Torge? Was denn? Schnüffelst du an mein Höschen? Drehst du jetzt durch, oder was? Ich habe mich extra frei gemacht, bin hierher gekommen, habe auf dich gewartet. Wollte gerade fragen, ob ich hochkommen kann, wir was trinken wollen. Du gehst hier auf mich los wie eine Fuje. Bist du jetzt völlig irre, oder was? Was denn für Höschen eigentlich? Du warst das also nicht. Nein, Quatsch. Mal lass mal deine Alphawellen checken, ja? Schade. Hätte mir gefallen. Ich dachte, du willst mich. Moira? Ey, warte mal! Moira! Verdammt! Wer fällt, bleibt liegen. Wer siegt, hat recht. Wer flieht, verliert. Wer steht, kann siegen. Guten Tag. Guten Tag. Grabgrenze. Grabgrenze? Haben Sie Grabgrenze? Nicht da, sowas muss man bestellen. Kann ich das bei Ihnen bestellen? Das können Sie bei mir bestellen, ja. Was Kleines? Was Kleineres, ja. Aber ich brauche eine Inschrift drauf. Ja. Ja, was... Soll da auf der Schleife draufstehen? Moira. Moira. Mit Schleife? Ja. So circa 70 Euro. Das ist mir egal. Ja? Nein. Aus egal. Was ist der Kranz? Aus, entweder aus Tanne oder Thuja. Ja. Das ist ein Tanne. Lebens. Aus Tanne. Tanne. Mhm, okay. Ja. Mhm. Ja. Und ja. Wie wäre es mit den Blumen? Eine bestimmte Farbe von Blumen. Den Blumen? Ich denke, das ist Tanne. Ja, aber da kommen Blumen drauf auf so einen Kranz. Ja, gut, dann... Es ist ja nicht so, dass da der blanke Kranz nur mit der Schleife auf dem Ja, ja, dann kommt. Blumen. Ja? Kommst nicht mit? Nee, ich muss heute Nacht arbeiten. Ach, ich vergaß, du bist der Nachtarbeiter. Ist alles in Ordnung? Ja, natürlich. Dann soll ich dich noch nach Hause bringen? Nicht nötig. Ich komme, sobald ich fertig bin. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich mache Licht im Treppenhaus, schließe die Wohnungstür auf. Enno steht in meiner Küche und kocht, sagt, ich soll mich nicht aufregen, ist ein Abschiedsessen. Ich wünschte, Tyson wäre hier. Ich finde schön, dass Tyson nicht hier ist. Sagt Enno, verspricht, dass danach die Sache abgeschlossen sei. Natürlich lenkt sie ein. Wette, der Typ bekocht sie nie, kann gar nicht kochen. Sie ja auch nicht. Sie behauptet trotzdem... Ich habe keinen Hunger, behaupte ich. Ich frage, warum sie so nervös ist. Du lässt sie in ihrer eigenen Wohnung dauernd Ausschau hält. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, sie weicht mir aus. Bitte geh, sage ich. Es ist alles gesagt. Von wegen alles gesagt. Ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Es kommt doch häufig vor, dass man noch einmal zusammen schläft, wenn man sich getrennt hat. gehe ich ja auch, habe ich doch gesagt. Ich hätte nie etwas für ihn getan. Dann könne ich doch wenigstens das jetzt für ihn tun. Ich fahre ihn an, dass er endlich aus seiner Vergangenheit rauskommen soll, damit er kapiert, dass die mit seiner Gegenwart nichts mehr zu tun hat. Glaube immer noch, er lässt sich überzeugen, ist ein Maulheld, hat getrunken und plötzlich... Und plötzlich kommt sie mir mit Vergangenheit und Gegenwart. Dabei hat sie immer nur auf unsere Zukunft geschissen. Wer hat sich denn mit der Vergangenheit befasst? Hast mich mit deiner Mutter sitzen lassen, wenn sie zu Besuch war. Die war ständig zu Besuch. Woher kam die denn? Keine Ahnung. Hat's bei ihrem Frauenarzt nicht ausgehalten und sich bei dir ausgeheult. Die hat den Haushalt gemacht, weil alleine überhaupt nicht überlebensfähig. Hat jeder deine Schritte überwacht, wenn sich der Herr Gynäkologe mit seinen ganzen Spalten amüsiert hat. Du bist einfach gegangen, hin und machst schon. Meine Familie war dir natürlich nicht fein genug. Hast dich geweigert, sie kennenzulernen. So Wasserbullen, die haben ja keinen Geist und auf der Tasche haben sie auch nichts. Nichts! Nichts hast du von Familie verstanden! Und jetzt hör auf, hier rumzuzicken! Du willst mich doch! Willst mich doch! Also lass uns Abschied zwicken, damit wir das hinter uns haben! Was? Das geht dir zum Stellen? Du willst so ein bisschen gestalkt werden, oder was? Das willst du, ja? Du brauchst Beachtung. Frau Dichterin ist süchtig nach Aufmerksamkeit. Das kann ich dir schenken. Kannst sie haben! Meine ganze Aufmerksamkeit! Wahrscheinlich schreie ich. Er bekommt mich irgendwie zu fassen und alles wird schwarz. Und ich denke, entweder lasse ich das über mich ergehen oder ich bringe ihn um. Aber weil er selbst nicht richtig weiß, was er jetzt tun soll, wie er es anstellen soll, ist es so wie in diesem Fluss, wie unter Wasser. Ich versuche zu rollen, mich freizustrampeln und endlich tauche ich auf, bekomme wieder Luft. Und diesmal ist da ein Ufer, das ich erreichen kann. Enno ist schon dort, zusammengekauert, zitternd. Er schluchzt, nistelt an sich rum, springt plötzlich auf, murmelt etwas, das ich nicht verstehen kann. Dann fliegt die Tür. Und die Balkontür steht offen. Und es ist dunkel. Und ich kann mich nicht rühren. Sehe das Telefon, das sich auf mich zubewegt, und die kühle Luft auf der Haut, die ich für taub hielt. Keine Ahnung, ob das ebenso passiert ist, wie es sich jetzt anfühlt. Da ist nur dieser Lärm. Obwohl sich gar nichts regt, will dieser Lärm überhaupt nicht mehr aufhören. Ein Grabkranz mit meinem Namen lag vor der Tür. Ich bin im Jagdmodus. Nahrungssuche. Jagd auf Beute. Bin ganz still. Affektiver Modus. Ich bin schon da, Moira. Auf Spurensuche, ja? Torben. Suchst meinen Fingerabdruck. Da hast du ihn. Er ist einzigartig. Kein Computer der Welt erkennt den. Ich bin ein Bulle, kapiert? Stehst du deshalb auf mich? Weil ich ein Bulle bin? Stellst dir vor, wie der Bulle sich einen runterholt, weil er zusieht, wie du mit so einer Schlampe rumhurst? Glaubst du wirklich, ich hinterlasse Spuren? Los, fick mich. Was willst du doch? Du liebst mich doch. Los, ich will, dass du mich liebst. Oh nee. Glaubst du wirklich, ich will das? Glaubst du wirklich, ich hab das nötig? Du kannst mir nichts mehr. Ich bin unverwundbar, kapiert? Scheiße. Scheiß auf Gefühle, ja? Kapiert? Ich hab gar keine. Ich bin emotional, total, flach. Das ist meine Persönlichkeit. Warum wohl? Halt's Maul! Ich kann nichts dafür, Torge, du tust mir weh. Maul halt, hab ich gesagt. Hast du Angst vor mir? Ja? Antworte! Ja. Ich hab Angst vor dir. Angst um dich. Ein Scheiß hast du! Du bist tot um mich, kapiert? Du hast mich umgebracht, kapiert? Und jetzt? Jetzt stirbst du wirklich. Alle stehen drumrum, keiner rührt sich. Wollen nur zusehen, wollen wissen, ob er es wirklich macht. Habt ihr nichts getan, sagt sie. Kann kaum noch atmen. Ich tat mich mit seinen riesigen Augen an, als sehe er mich zum ersten Mal. Ich hab alles unter Kontrolle. Ich will nicht, dass du anfängst, dieses Beruhigungszeug zu nehmen. Wir haben sowieso schon keinen Sex mehr. Sollen sie auf den Verrückten den Trieb abtöten mit dem Scheiß? Die Leute können dich hören. Ist mir doch egal. Mir geht's gut, ehrlich. Na, mir geht's beschissen, ehrlich. Ich bin nur hier, um was richtig zu stellen. Bitt bloß nicht austeilen. Erstmal hier, die Blumen, die sind für dich. Na, komm, verpiss dich. Erst wenn sie mich angehört hat. Ich schäme mich so, ehrlich. Ich will, dass du mir verzeihst, sonst wird das nie gut. Ich brauche das, ich lieb dich doch. Handabstand, Tyron! Verzeihst du mir? Ich flehe dich an, mehr will ich doch gar nicht. Bitte, ich sag schon, nein? Blöde Fotze, ich bin dein Mann! Fass mich nicht an, eigentlich solltest du ihr ja verzeihen. Du weißt nicht, was passiert ist? Ließ dich leider nicht verhindern. Du wolltest mich doch ficken! Hast du gehört, Tyron? Sie wollte mich ficken, konnte mich kaum zurückhalten. Also, hey, wer verbiss sich hier? Wer? Wer? Okay. Alles unter Kontrolle. Ich bin Polizist. Weitergehen. Weitergehen! Hab das Gefühl, bin nur noch im affektiven Modus. Gibt keinen Grund dafür. Fehlt mir immer für alles der Grund. Nur, dass ich mir mittlerweile sicher bin, ein Leben als Anatopistin ist viel besser als das Leben all der anderen. Ich bin zwar hier, aber lebe ganz woanders. Behalte es diesmal nur für mich. Keiner merkt was. Das ist viel besser so. Ist alles im Fluss. Das könnte ewig so gehen. So sein und gucken. Wenn mich einer sieht, gucke ich woanders hin. Ich fürchte mich vor Blicken. Vor allem davor. Alle sagen, es ist vorbei, das geht vorbei. Und wenn du weißt, dass es 1000 Fälle gibt, wo es nach Jahren wieder angefangen hat? Dann erzähle ich dir von 100.000, wo das nicht so ist. Schwer zu glauben, dass er immer noch bei mir ist. Ich kann nicht sagen, ob es das ist, was ich mir wünsche. Vielleicht müssen wir uns gegenseitig etwas beweisen. Ich liebe sein Lachen. Ich lache für dich mit, sagt er. Wir lernen auch die Stadt neu kennen. Sie ist groß genug, um all die Orte zu meiden, die ich früher mochte. Tyson lacht auch, wenn ich mich erschrecke. Vor den Geräuschen. Denen kann man nicht entkommen. Aber manchmal geht es schon viel besser mit allem. Dann ist da wieder so etwas wie Vertrauen. I'm not Sie hörten Der Jäger ist die Beute von Tim Staffel. Komposition Alexandra Holtsch. Schlusssong Vicky Schmatolla. Sounddesign Jochen Jatzusek. Dramaturgie Martina Möller-Wallraff. Regie Tim Staffel. Mit Nina Kronjäger, Jule Böwe, Bruno K. Thomas, André Schimanski, Tristan Pütter und Silke Buchholz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2010.